Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Jede Zeit hat ihre Stars. Sie spiegeln diese Zeit genauso wider, wie sie sie prägen. Das gilt auch für die klassische Musik. Im 18. Jahrhundert waren dies die Kastraten und Diven der Opernbühne. Im 19. Jahrhundert sind es Virtuosen und Komponisten. Im 20. Jahrhundert tritt eine bis dahin nur mäßig bedeutende Figur ins Rampenlicht, der Dirigent. Als Maestro wird er zum Sinnbild für musikalische Allmacht, gesellschaftlichen Status und Wirtschaftskraft. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verkörpert kein anderer Künstler den Mythos vom Maestro so perfekt wie Herbert von Karajan. Darf ich Sie vor allem herzlichst begrüßen und Ihnen für das Interesse danken. Maestro assoluto, Meister aller Klassen, Generalissimo, Chefdirigent Europas, Pontifex Maximus des Musiktheaters, Wunder, Rätsel, Magier. So oder ähnlich wird von Kritik, Werbung und Musikpublizistik ein Phänomen umschrieben. Ein musikalisches Jahrhundertereignis. Herbert von Karajan. Der Autor Robert C. Bachmann. Wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf. Ich bin sehr, sehr glücklich. Meine größten Hoffnungen sind erfüllt, wenn nicht übertroffen worden. Herbert von Karajan, der Maestro der Superlative, der Gott unter den Halbgöttern im Frack. Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Seine charismatische Persönlichkeit? Seine musikalische Vollkommenheit und Autorität? Oder gibt es da noch etwas anderes? Klaus Umbach, Musikkritiker des Spiegel. Denkt man an Einfluss und Umsatz, dann war der Markenartikel Karajan im weltweiten philharmonischen Gewerbe wenigstens 30 Jahre lang das Maß aller Dinge. Sein Marktwert war gigantisch. Mit Karajan wurde der Zeremonienmeister auf dem Podest, einzigartig in der Musikgeschichte, zu einem regelrechten Wirtschaftsfaktor. Wien im Januar des Nachkriegsjahres 1946. Die Donaumetropole ist eine düstere Ruinenstadt. In einer Mietskaserne treffen sich zwei Männer zu einer konspirativen Unterredung. Der eine ist der 37-jährige Dirigent Herbert von Karajan. Der andere ist ein Engländer namens Walter Legg. Sein Beruf? Schallplattenproduzent. Ein Rückblick. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte die Musikindustrie in eine schwere ökonomische Krise gestürzt. Der Sieg der Alliierten und der zu erwartende Wirtschaftsboom durch den Wiederaufbau Europas setzten dieser Misere nach 1945 ein Ende. Die Phonobranche verspricht jetzt ein enormes Wachstumspotenzial. Walter Legg ist als Vertreter eines Medienkonzerns nach Wien gereist, illegal und mit gefälschten Papieren. Staatsangehörigen der Siegermächte ist das Geschäftemachen mit den Besiegten untersagt. Legg kümmert das wenig. Er ist auf der Suche nach den Plattenstars von morgen. Im Saal des Wiener Musikvereins wird er fündig, wo Herbert von Karajan gerade mit den Wiener Philharmonikern probt. Ich war völlig überwältigt, was der Bursche fertig brachte. Seine enorme Energie und Vitalität waren einfach haarsträubend. Er weiß, was er will und bleibt dabei diese eigenartige, ruhige Autorität. Legg ist elektrisiert. Doch zunächst gibt es ein Problem. Als Vorzeigekünstler des Dritten Reichs ist Karajan von den Siegermächten mit einem Berufsverbot belegt. Er darf zwar proben, öffentlich auftreten, bzw. Geld verdienen dagegen nicht. Walter Legg findet Mittel und Wege, das Berufsverbot zu umgehen. Alles Finanzielle wird über eine Schweizer Scheinfirma abgewickelt. Als Karajan dann um 1950 wieder Konzerte geben durfte, hatte ihn die Schallplatte bereits weltberühmt gemacht. Mit dem Aufkommen von Langspielplatte und der Stereophonie trat die Schallplatte endgültig ihren Siegeszug an. Ein neues Massenmedium war geboren und Karajan wurde dessen Mittelpunkt. Der britische Musikjournalist Norman Leprecht. Weg mit dieser grauenhaften Dida-da-dida-da-dida-da-di. Herbert von Karajan, ein Maestro bei der Probe. Die ganze Phrase in ein Verhalten, aber mit einer ungeheuren Leidenschaft. Spiel mal fortissimo. Eins, zwei, zwei, zwei. Sie müssen eben bei den Proben, bei den ersten Proben, eigentlich mit einem, sozusagen mit einem Mikroskop ins Orchester hineinleuchten und den verstecktesten Fehler oder die Anlage zu einem Fehler sehen. Wenn Sie das ausgleichen können, werden ja schon die Hauptfehler nicht gemacht. Aufnahme. Das Jahr 1908. Gustav Mahlers 7. Symphonie wird uraufgeführt. In Deutschland findet der erste Motorflug statt. Am 5. April jenes Jahres kommt in Salzburg Herbert Ritter von Karajan zur Welt. Der Vater, Dr. Ernst von Karajan, leitet die chirurgische Abteilung des Landeskrankenhauses. Kopfoperationen sind seine Spezialität. Herbert ist musikalisch hochtalentiert und wird bereits im Grundschulalter Klavierstudent am Salzburger Konservatorium. Als Karajan jedoch Jahre später am Gymnasium die Matura ablegt, soll er auf Wunsch des Vaters etwas Gescheites studieren, etwas Praktisches mit Hand und Fuß. Und so immatrikuliert sich der folgsame Sohn an der Technischen Universität in Wien. Zur Belohnung darf er weiterhin Klavierunterricht nehmen. Der Klavierlehrer gibt dem angehenden Ingenieur einen Rat mit Konsequenzen. Sehen Sie, Sie besitzen klangliches Gespür und Vorstellungsvermögen, dem Sie nur gerecht werden könnten, wenn Sie 8 Hände hätten. Sie werden immer unzufrieden sein, wenn Sie sich auf ein Instrument beschränken. Versuchen Sie, Dirigent zu werden, denn das ist das Einzige, was Sie wirklich befriedigen wird. Karajan lässt sich das nicht zweimal sagen. Er besteht die Aufnahmeprüfung an der Wiener Musikakademie und wird Student in der Dirigierklasse des berühmten Clemens Krauss. Mich persönlich interessiert das Unterrichten ja riesig sehr, weil ich niemand gehabt hat, der mir irgendetwas gesagt hat. Damals, es waren alles Halbgötter für uns, der Furtwängler und Toscanini und alles das. Man traute sich denen nicht einmal in die Nähe zu kommen. Man hat sich versteckt, um den Proben zuzuhören. Aber ein Gespräch von Lehrer zu Schülern, das habe ich nie gehabt. Große Dirigentenkarrieren werden nicht an Konservatorien geformt. Wer ein Maestro werden will, muss sein Metier als selbstständiges Unternehmertum begreifen. Herbert von Karajan tut dies. 1929 beendet er sein Studium. Und jetzt? Der Hochschulabsolvent kratzt alles Geld zusammen, das er kriegen kann, und finanziert ein eigenes Orchesterkonzert im Salzburger Mozarteum. Es ist Karajans Dirigierdebüt. Die Investition wird sich lohnen, denn im Publikum ist Erwin Dietrich, der Intendant des Ulmer Stadttheaters. Er engagiert den jungen Österreicher vom Fleck weg. 6 Wochen später steht der frisch gebackene Kapellmeister Herbert von Karajan im Ulmer Orchestergraben. In Ulm konnte ich mich ausleben, Fehler machen und aus ihnen lernen. Alles, was ich wollte, war arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich war verrückt danach. Ich war heilfroh, dieses Theater zu haben. Die Kapellmeisterposition in der schwäbischen Provinz ist ein Knochenjob. Das Orchester besteht aus 22 Mann, darunter ein Pianist, der alle fehlenden Instrumente ersetzen muss. Die Bühne ist winzig und im Repertoire des drittklassigen Hauses gibt es nichts, was es nicht gibt. Wagner, Verdi, Puccini und natürlich Operette, Operette, und nochmals Operette. Karajans Ulmer Zeit endet 1934. Die Intendanz des Theaters legt ihm nahe zu gehen. Er sei zu gut für ihr Haus. Leute, die hier arbeiten, werden nicht berühmt, heißt es. Die Diskrepanz zwischen Karajans Ansprüchen und den Ulmer Möglichkeiten waren einfach zu groß. Für Herbert von Karajan ist der Rausschmiss ein traumatisches Erlebnis. Eine neue Chance erhält er in Aachen. Dort sind das Orchester und das Opernensemble wesentlich größer und wesentlich besser. Genau so, wie es sich gehört. Aachen wird zum Sprungbrett, das Karajan bald in die erste Riege deutscher Dirigenten katapultiert. Dies geschieht jedoch nicht an seinem angestammten Arbeitsplatz, sondern in der Reichshauptstadt Berlin. Der 21. Oktober 1938. In der Berliner Staatsoper steht Tristan und Isolde auf dem Programm. Musikalischer Leiter ist ein fremder Name, ein gewisser Karajan. Am nächsten Tag erscheint in der BZ am Morgen eine folgenreiche Kritik. Das Wunder Karajan. Ovationen für den Dirigenten des Tristan. Die Tragweite der Ereignisse lässt sich in der Eile der frühen Morgenstunden noch gar nicht abschätzen. Rundheraus gesagt, wir stehen vor einem Wunder. Dieser Mann ist die größte Dirigentensensation des Jahrhunderts. Karajan ist ein Geschenk. Der Wunder-Karajan-Artikel markiert den großen Durchbruch des so ehrgeizigen wie hochtalentierten Salzburgers. Man holt ihn nach Berlin und adelt ihn zum Staatskapellmeister. Karajans Karriereschub hat jedoch einen politischen Hintergrund. Der international bedeutendste Musiker des Dritten Reichs ist der Dirigent Wilhelm Furtwängler. Da sich Furtwängler nur widerwillig zu Propagandazwecken einspannen lässt, wollen ihn die Nationalsozialisten mit einem jungen, agilen Rivalen unter Druck setzen, mit Herbert von Karajan. Ein Zeitsprung. 1945, der Krieg ist aus. Als Star des nationalsozialistischen Musikbetriebs ist das Parteimitglied Herbert von Karajan von den Alliierten mit Auftrittsverbot belegt. Erst Ende 1947 wird er offiziell rehabilitiert. Es ist der Beginn einer atemberaubenden Karriere. Karajan übernimmt unter anderem das Philharmonia Orchestra London. Er wird Chefdirigent der Wiener Symphoniker und debütiert in Bayreuth. Herbert von Karajan, ein Mann auf dem Weg nach ganz oben? Ganz so einfach ist das nicht, denn ganz oben, auf dem Olymp des deutschsprachigen Klassikbetriebs, thront immer noch ein anderer Maestro, der übermächtige, mythische Klangzauberer Wilhelm Furtwängler. Nur wer ihn, den Chef der Berliner Philharmoniker, beerbt, wird auch dessen Aura beerben. Wilhelm Furtwängler stirbt am 30. November 1954. Am nächsten Tag bietet Gerhard von Westermann, der Intendant der Berliner, Karajan den vakanten Posten an. »Mein Mund wässert danach, diese Stelle zu bekommen«, antwortet dieser. Das letzte, entscheidende Wort sprechen allerdings die Orchestermusiker. Am 3. März 1955, während einer Amerika-Tournee, wählen sie den gebürtigen Salzburger zu ihrem neuen künstlerischen Leiter. Auf Lebenszeit. Wie Sie fragen, lieber von Karajan, wären Sie bereit, der Nachfolger Wilhelm Furtwängler hier an der Spitze dieses philharmonischen Orchesters zu werden? Ja, mit tausend Freuden, anders kann ich es nicht sagen. Das und wenn Sie die Verbundenheit gehört haben, mit der wir heute musiziert haben, wir haben 14 Tage lang in einer unbeschreiblichen Eintracht, wir haben 6-7 Stunden am Tag probiert und ich erkläre Ihnen, dass ich überhaupt nicht von der Arbeit müde, ich bin frischer aus der Probe gekommen, wie ich hereingekommen bin. Wissen Sie, wenn man das erlebt hat, da kann man nicht mehr nachdenken. Musik. 35 meist triumphale Jahre wird die Ehe zwischen den Berlinern und Karajan Bestand haben. Die Luxusinstrumentalisten und ihr Chef werden zu einem weltbekannten und kommerziell einzigartig erfolgreichen Spitzenprodukt. Karajan ist der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. In Berlin wird er zum Garanten für ein musikalisches Wirtschaftswunder. Hintergrund ist eine Ära, die in den 50er Jahren anbricht. Die der technischen Reproduktion von Musik. Niemand, zumindest im Subventionsparadies Europa, erkennt und nutzt die Kommerzialisierung und Medialisierung ernster Klänge, so konsequent wie der Vermarktungsvirtuose Karajan. Karajan, ein Maestro, der im Konzertsaal Beethoven und Brahms dirigiert, wird zu einem Pionier unserer modernen Medienwelt. Karajan, der Medienmaestro. Einige Aspekte. Der Dirigent auf Vinyl. Etwa 500 Schallplatten wird Karajan im Laufe seiner Karriere einspielen. Oder sind es sogar 900? Die Angaben variieren. Nach Insiderschätzung hat Karajans wichtigste Plattenfirma bis zu seinem Tod 120 Millionen Tonträger abgesetzt. Karajan, der Medienmaestro, der Dirigent auf Video. Die Visualisierung von Musik ist ein Lieblingskind Herbert von Karajans. Als nach 1960 der Siegeszug des Fernsehens beginnt, ist er sich sicher. Wer ein Populist des Taktstocks sein will, muss sich des populärsten Mediums bedienen. Damit ist er ein Vorreiter des Videoclips. Karajan, der Medienmaestro, der Dirigent auf CD. In den 60er Jahren freundet sich Karajan mit Akio Morita, dem Gründer eines japanischen Elektronikriesen, an. Die Begeisterung für technologischen Fortschritt verbindet beide Männer. Mitte der 70er zögert der Japaner, einen neuen Tonträger auf den Markt zu bringen. Karajan, dessen Urteil zählt, ist anderer Meinung. Und so präsentieren der Maestro und Morita 1981 einen Silberling, der die Musikindustrie verändern und Karajans Konto noch mehr füllen wird. Die Kompaktdisc. Karajan und die Berliner Philharmoniker. Zwar sind die Orchesterweltmeister von der Spree das Fundament des Karajanschen Imperiums. Dennoch ist der silberlockige Salzburger ein Stabführer mit Expansionsdrang. 1956 übernimmt der Vielbeschäftigte die künstlerische Leitung der Wiener Staatsoper. Es ist eine Beziehung, die von Kabalen und Hieben geprägt wird, von Skandalen, Demissionen und tränenreichen Versöhnungen. Mit seinen Wiener Verpflichtungen erhält Herbert von Karajan den Zugriff auf ein weiteres Spitzenorchester, die Wiener Philharmoniker. Als er von einem Journalisten gefragt wird, welches Ensemble er vorziehe, antwortet er salomonisch: Es ergeht mir wie einem Mohammedaner mit zwei Lieblingsfrauen. Mein Herz ist weit genug, um beiden Zuneigung zu schenken. Jedermann! Ein Zeitsprung. Die 1970er Jahre, Salzburg im Sommer. Fiaker auf Kopfsteinpflaster. Menschen in Galagarderobe auf dem Weg zum Jedermann. Festspielzeit. Für 6 Wochen ist Salzburg Glamour, Geld und Kultur. Festspielzeit bedeutet um 1970 jedoch auch Herbert von Karajan hochdosiert. Seit einigen Jahren ist der Maestro künstlerisch in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Als einer der Direktoren lenkt er das Geschehen des bedeutendsten Musik- und Theaterfestivals der Welt. Karajan plant, dirigiert und inszeniert. Und er möchte mehr. 1967 hat er die Osterfestspiele gegründet. Die Pfingstkonzerte folgen 1973. Beides Unternehmen in seinen Diensten und zu seinen Gunsten. Trotz Berlin ist jetzt Salzburg Karajans Lebensmittelpunkt. Im Vorort Anif bewohnt der Hobbypilot und Yachtbesitzer, der mit dem blonden Dior-Model Eliette verheiratet ist, eine Villa. Anschrift: Herbert von Karajan Straße 1. Anfang der 80er Jahre erhält das Monument Karajan erste Risse. In Berlin lässt der Philharmonische Männerclub Sabine Meyer abblitzen. Karajans Wunschkandidatin für eine freie Klarinettenstelle wäre die erste Frau im Orchester. Es kommt zum offenen Streit. Und auch übers Salzburger Festival ziehen dunkle Wolken auf. Der österreichische Rechnungshof hat ermittelt, dass die von Karajan beherrschten Festspiele in 5 Wochen mehr Subventionen verjubeln als manche deutsche Bühne in einer Spielzeit, berichtet der Spiegel. Die Attacken auf Karajans Imperium gewinnen an Intensität. Der Maestro, ein alter Herr, der sich per Lifting seine jugendlichen Gesichtszüge zu erhalten versucht, wankt, aber er fällt nicht. Erst Ende April 1989, kurz nach seinem 81. Geburtstag, tritt Karajan in Berlin zurück. Und auch in Salzburg gibt er seinen Posten im Festspieldirektorium auf. Herbert von Karajan stirbt am 16. Juli 1989 in seinem Haus in Anif an Herzversagen. Trauermarsch aus der 3. Symphonie in Es-Dur, Opus 55 von Ludwig van Beethoven, und diesmal wird Sir Georg Scholti die Wiener Philharmoniker leiten. Im Originaltitel dieser 1806 fertiggestellten Symphonie steht geschrieben von Beethovens Hand: Sinfonia Eroica, komponiert zur Feier des Andenkens an einen großen Menschen. Karajan wird auf dem Friedhof seines Wohnortes beigesetzt. Ein Pressefoto zeigt ein schlichtes Holzkreuz. Auf dem aufgeworfenen Erdhügel vertrocknen ein paar Rosen. Das Vermögen, das der Maestro Assoluto hinterlässt, wird auf 500 Millionen Mark geschätzt. Sie hörten Herbert von Karajan, Maestro und Medienstar von Markus Vanhoefer. Es sprachen Hans-Jürgen Stockerl, Carsten Fabian und Peter Lersch. Ton und Technik Christiane Feutz. Regie Markus Vanhoefer. Eine Sendung von Radio Wissen.